je candidate où? Je vous aide, regardez, tête de liste Europe. Ufti. Da staunt der Mann. Klar kennt er Isabelle Durand, das Gesicht der 55-jährigen Grünen, die schon mal belgische Verkehrsministerin und stellvertretende Premierministerin war, taucht regelmäßig auf im frankophonen Fernsehen. Aber Spitzenkandidatin für die Europawahlen, das wusste er nicht. Na dann, viel Glück, wünscht er überrascht. So wie dem Mann auf dem Markt im kleinen wallonischen Städtchen Andenne an der Maas geht es vielen Belgiern. Dass am 7. Juni auch das Europäische Parlament gewählt wird, ist ihnen nicht bewusst. Kein Wunder, der Europawahlkampf findet in Belgien praktisch im Verborgenen und nur für Eingeweihte statt. Wenige kleine Plakate, kaum Fußgängerzonenaktionen, mal ein Streitgespräch in den hinteren Seiten der Samstagszeitung oder morgendliches Händeschütteln an größeren Bahnhöfen, eine Parteiversammlung, das ist es dann. Allein die Frage löst Erstaunen aus. Wirklich, auch das Europaparlament müsse man wählen? Ja, und wer nicht wählt, der muss zahlen. In Belgien herrscht Wahlpflicht. Doch es liegt nicht daran und auch nicht an der EU-weiten Europamüdigkeit, dass man in dem Land, das immerhin die Institutionen der Europäischen Union beherbergt, so gar nichts vom Europawahlkampf mitbekommt. Es sind die Regionalwahlen, die ebenfalls am 7. Juni stattfinden, die alles überlagern. Ganz besonders in Andenne und anderswo in der französischsprachigen Wallonie, denn hier droht den jahrzehntelang übermächtigen Sozialisten nach einer Reihe von Skandalen der große Einbruch. Deshalb muss auch die grüne Europaspitzenkandidatin vor allem regionale Fragen beantworten. Da geht es um die Schließung ihres Postamts, den öffentlichen Nahverkehr, steigende Energiekosten, vor allem um Soziales. Ich rede von mir aus nicht über das Europäische Parlament oder die Kommission und den Europäischen Rat. Das ist ja alles schwer zu verstehen. Ich konzentriere mich auf die Themen. Wir haben in Belgien gleichzeitig Regionalwahlen und das ist praktisch, denn bei den Problemen geht es oft um dasselbe wie auf europäischer Ebene. Ich versuche den Leuten zu vermitteln, dass es nicht immer reicht, auf regionaler Ebene Dinge zu beschließen, sondern dass man oft die EU braucht, um Probleme wirklich lösen zu können. An einem Mäuerchen in der Sonne stehen vier Rentner und hören den Erklärungen der Europakandidatin aus der Entfernung zu. Sie haben sich ihre Meinung längst gebildet. Europa, das sei an sich eine gute Idee, aber es müsste sozialer sein. Die EU sollte sich mehr um sie kümmern und nicht nur um die große Wirtschaft, findet der 70-jährige Gino. Das ist doch das Europa des Geldes. Alles wird teurer und wir kleinen Rentner mit unserer kleinen Pension, wir müssen den Gürtel immer enger schnallen. Man presst uns aus wie eine Zitrone. Auch die 40-jährige Emmanuelle hofft auf ein sozialeres Europa. Es wird Zeit dafür, sagt sie. Der grünen Spitzenkandidatin stellt sie sich vor als Tochter aus sozialistischem Hause seit Generationen. D'abord, pour vous expliquer un peu, je suis petite fille, arrière-petite fille socialiste. Die Frau macht sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft, hat Angst vor dem sozialen Abstieg. Sie will wissen, ob die Grünen mit den frankophonen Liberalen zusammenarbeiten werden, die vielen hier als Reichenpartei gelten. Das betrifft wieder die Regionalwahlen, doch die grüne Spitzenkandidatin findet am Ende trotzdem den Weg nach Europa. Die Leute hier in Belgien erwarten im Bereich Soziales viel von Europa, aber leider hat die EU da nicht viele Kompetenzen, das meiste lässt sich nur indirekt durchsetzen. Es ist kein leichter Kampf für ein sozialeres Europa, zumal wo die EU jetzt so groß ist, aber er muss geführt werden. Gino diskutiert derweil mit seinen Rentnerfreunden, wen sie denn wählen bei den Regionalwahlen. Und in Europa Kopfschütteln. Einigkeit macht stark, zitiert einer der Freunde das belgische Staatsmotto. Mit Europa sind wir doch besser dran als allein in Belgien. Und wer weiß, wenn das so weitergeht mit der Aufteilung des Landes, dann ist Europa doch eine Sicherheit. Aber Gino ist skeptisch. Vielleicht macht er doch seinen Stimmzettel ungültig für die Europawahl, die ultimative Verweigerung in einem Land mit Wahlpflicht.